Esteu escoltant Niemands Land, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Hallo. Barcelona Fun City Blues. Kühl bis warm ist die Luft an diesem Vormittag im Zentrum der Stadt. Die Zahl der Flugzeuge am Himmel hat wieder Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Entsprechend voll ist wieder die Innenstadt. Schleppender Verkehr auf der Via Laietana. Nur noch die Fahrspur, die nach unten führt, ist in Betrieb. Denn die Umgestaltung dieser Hauptverkehrsader hat begonnen. Hubkonzerte. In den Zeitungen ist von der Amsterdamisierung Barcelonas die Rede. Amsterdamisation. Gemeint ist der Fahrradverkehr. Eine Gruppe von Touristen radelt an mir vorbei. Ein Dutzend etwa. Eine andere sehe ich, die Alta San Pedro hinauffahren. Die Fun City ist wieder zu neuem, alten Leben erwacht. In der Haiti-Bar sitzen die üblichen Rentner, ein paar Hausfrauen und zwei Malocher. Ich bestelle einen Cortado und blättere die Gratiszeitung 20 Minutos durch. Der Ukraine-Krieg ist von der ersten Seite aus den Schlagzeilen verdrängt. Die Spionageaffäre, das Catalan-Gate, ist jetzt die große Aufregung. Da ereifern sich die Separatistenparteien, weil der spanische Geheimdienst sie offensichtlich mit der Spy-Software Pegasus ausspioniert hat. Dabei haben sie selber vor ein paar Jahren spionieren lassen und eine Untersuchungskommission im Jahr 2018 im katalanischen Parlament verhindert. Heuchel, heuchel. Aber sie fühlen sich wohl in ihrer Lieblingsrolle des Opfers. Puigdemont hat über seine rechte Hand allein mit dem russischen Geheimdienst, einem gewissen Dmytrenko, geflirtet, um den spanischen Staat zu zerschlagen. Wenn das kein Grund ist, um sie auszuspionieren, dann weiß ich nicht, was passieren müsste, damit ein Geheimdienst überhaupt aktiv wird. Aber gut, wenn es rauskommt, ist es immer blöd. Barcelona, Fun City Blues. Am Hafen sind keine Bomben auf die Treibstoffsilos gefallen. Keine Explosionen sind zu hören, keine schwarzen Rauchwolken steigen in den Himmel. Warum sagt er das? Unvorstellbar, meine Damen und Herren, oder? Der Ukraine-Krieg scheint weit weg. Die Vorstellung, wir könnten hier jemals einen neuen Krieg erleben, erscheint so fern und so absurd. Aber die Menschen in Kiew, in Charkow, in der Südukraine, hätten sich das auch nicht träumen lassen. Und dann der Angriff. In der Zeitung ist eine Statistik veröffentlicht. 25% der befragten Spanierinnen und Spanier können sich mittlerweile vorstellen, dass es zu einem Atomkrieg kommen kann. Im Parlament läuft die Debatte um die Krisenhilfspakete der Regierung. Die Indepe-Partei ERC entzieht der Regierung ihre Unterstützung. Strafe muss sein. Millionen Menschen werden wahrscheinlich nicht in den Genuss von Benzin, Fahrgeld und anderen Subventionen kommen, wenn Sanchez sein Programm nicht durchs Parlament kriegt. Barcelona, Fun City Blues. Barcelona, Literaturstadt. Große Stadt, Stadt der Kunst, Stadt der Kultur. Rosen. Der vergangene Samstag war voller Wolkenbrüche. Aber er hat die Leute nicht vertreiben können. Nach jedem Hagelschauer ging es weiter. Millionen Bücher wurden verkauft. Auch Contrabanda FM war mit einem kleinen Stand vertreten. Drei Bücher, das heißt drei Buchtitel, sonst nur T-Shirts und Stofftaschen mit unserem Radiologo, lagen zum Verkauf aus. Verkauft haben wir ein Buch und zwei T-Shirts. Großumsätze sehen anders aus. Doch man war mit den Leuten im Gespräch. Kinder, Alte, Radiohörer, Radiohörerinnen, Touristen, Anwohner, alle waren unterwegs. Barcelona Literatur City. Großartige Stadt, großartige Menschen. Willkommen im Niemandsland. Sie hören jetzt die Sendung für die Zeit zwischen dem 25. April und dem 9. Mai 2022. Willkommen, bienvenidas und bienvenidos. Mein Name ist Detlef Hirskatz und ich bediene hier die Kontrollen, die Technik und bin auch für die Inhalte zuständig. Ich hoffe, die heutige Sendung wird Ihnen gefallen. Mein Freund Jesus kommt am Stand vorbei und ich frage ihn nach der Philosophie von heute. Er sagt, zwei Dinge haben mein Dasein und mein Leben erfüllt. Hegel lesen, vor allem die Phänomenologie des Geistes und jeden zweiten oder dritten Tag zu Lidl gehen. Philosophia de hoy. Dos cosas han llenado mi ser y mi vida. Leer a Hegel, sobre todo la Phänomenologie del Espíritu, e ir cada dos días o tres a Lidl. Es ist Samstag, der 23. April, San Jordi-Tag, 15 Uhr. Wir befinden uns auf der Plaza Real am Stand der Buchhandlung El Local, wo wir von Contrabanda eine Ecke haben. Nicht wahr, David? Hallo. Ja, wir überleben hier gerade die Sturmböen und Kälte, Wind, Hagelschauern, Sturzregen. Zwei Hagelschauern sind schon bisher runtergekommen und wir fühlen uns wohl hier, trotz der Wetterverhältnisse. Und es ist egal, ob wir verkaufen oder nicht. Wir sind hier und genießen den Tag, auch wenn wir es knüppeldick abbekommen. Ja, wichtig ist doch, dass wir kein kommerzielles Projekt sind, sondern ein essentielles, nicht wahr? Ja klar, hier geht es um die Gefühle. Liebe, Wut auf das soziale Unrecht. Offensichtlich ist das kein Produkt und kein Materialismus, kein Kapitalismus und kein Geschäft. Wir suchen die Lebensqualität. Es que no somos un proyecto comercial, somos un proyecto esencial, ¿no? Sí, bueno, es nos mueve más muchas historias. Oben sehen wir die Fenster unseres alten Studios von Contrabanda. Wir haben uns da ja schon verabschiedet. Aber es ist doch immer schön, etwas Nostalgie auf der Plaza Real, oder? Ja, das Schicksal und San Jordi hat uns wieder hierher gebracht. Und wir nutzen das, klar. Yo, mein Freund, Radiokumpel von Nicosia, ein Gruß. Es liebe Contrabanda. Ja, es liebe Contrabanda. Es liebe der Kampf gegen die soziale Ungerechtigkeit. Contrabanda FM, 91.4. Arriba tenemos las viejas ventanas de nuestros estudios y del piso de Contrabanda. Hemos dicho ya adiós a Contrabanda, pero siempre es un goce, ¿no?, volver al sitio. Sí, por circunstancias del destino, el guiño ese que nos ha puesto en bandeja. Exacto. Que volvamos a estar aquí, gracias a San Jordi, pues lo hemos aprovechado. Bueno, amigo, compañero de Nicosia, un saludo. Venga, un saludo. Que visca Contrabanda. Que visca Nicosia, visca Contrabanda, y visca la lucha contra las injusticias sociales. 91.4 en la FM. Muy bien. Sag uns die Musik mich zu versichern. wenn auch das und dies geschieht dabei. Immer ist gewiss ein Lied dabei. Und ein Kuss nicht weit ist, wo eine Süße meid ist, das ist überall derselbe Fall. Ein Lied, ein Kuss, ein Mieder, in jedem Liebesroman, da fängt es immer so. Historische Schaltkreise 15, zweiter Teil. Bis zur Vernichtung. Der Spiegel will Krieg. Der Spiegel will Waffen liefern. Bringt ein Titelbild. Wovor haben Sie Angst, Herr Scholz? Scholzilein hat Angst vor Putin. Scholzilein hat Angst, schwere Waffen zu liefern. Scholzilein hat Angst vor einem Atomschlag. Scholzilein hat Angst vor Putin. Der Bundeskanzler, der ukrainische Botschafter, sitzt im Vorzimmer. Er würde Sie gerne eine Viertelstunde lang beschimpfen. Bis zur Vernichtung. Wir räumen den Kampfplatz. Deutsche Schwuchtel, hör auf von Putin, du dreckige deutsche Schwuchtel. Gib uns Panzer, gib uns die Panzer, gib uns Panzer, du Schlauch. Ihr verflucht. Wir selbst sind von nun an nicht mehr euer Schiff. Den Kampf werden wir nicht zerschlagen. Wir werden zusehen, wie der tödliche Kampf tobt. Wir, ungeheure Mengen, versucht es. Ach, wissen Sie, der Krieg ist im Grunde ein irres Spektakel. Ich liebe den Krieg. Ist ein schönes Kontrastprogramm zu meinem langweiligen Alltag. Brüssel, NATO-Hauptquartier, Pressekonferenz. 3000 Journalisten nehmen die Parolen des Tages entgegen. Putin ist ein Schlechter, der Massaker an unschuldigen Zivilisten, besonders an Kindern, verübt. Er tut das gerne. Zelensky ist ein Held, der sich unerschrocken den barbarischen Invasoren entgegenstellt. Ist doch ganz einfach zu verstehen, oder? Der das nicht kapiert, kann abhauen. Ruhm der Ukraine. Ein Hoch auf die Nation. Lang lebe unser tapferes Volk. Ja, Ruhm meinem Bankkonto im Steuerparadies. Ein Hoch auf den Rüstungsdeal des Jahrhunderts. Lang leben die Arschlöcher, die an den Quatsch vom ruhmreichen Volk glauben. Irre, wie die Aktien hochschnellen. Der Dow Jones spielt verrückt. Warum geht durch? Ruhm wird doch einfach kein Verstehen verblühen. Der das nicht kapiert, kann abhauen. Na, machen Sie mal Meldung. Jawohl, Herr General. Wir haben heute 2 Dutzend Panzer verloren. Die Azov-Ratten haben Switchblade-Drohnen von Erdogan bekommen. Bombardiert ihnen die Scheiße aus den Knochen. Lang lebe unser heiliges Russland. Diesen Erdogan knöpfe ich mir vor. Bis zur Vernichtung. Hoch unser Imperium. Lang lebe unser heiliges Russland. Hoch unser Imperium. Hoch, hoch das russische Volk. Bis zur Vernichtung. Hoch, hoch das russische Volk. Hoch, hoch, hoch, hoch das russische Volk. Hoch, hoch das russische Volk. Bis zur Vernichtung. Achtung! Bombardiert Moskau! Bombardiert russische Städte! Besetzt Kamtschatka! Setzt Sibirien in Brand! Ja, benutzt meinetwegen Agent Orange! Herr Zelensky fragt, wann er endlich seine schweren Waffen bekommt. Ja, erst geben wir ihm Panzer und danach will er die Atombombe. Der soll abhauen, das Arschloch. Herr Zelensky sagt, die Deutschen seien Schwuchteln und hätten Angst vor den Russen. Sie hätten sich zu viel Transgender- und LTGB-Schwuchtelgescheiße reingezogen. Dieser drittklassige Schauspieler und sein Boxerfreund, die sollen abhauen. Die sollen als Pausenclowns weitermachen. Die sollen gefälligst für Soldatenpuffs, Gulaschkanonen und eine gute Frontunterhaltung sorgen. Kalaschnikows, 250 Euro. Hier, Kalaschnikows, nur 250 Euro. Ukraine. 20 Uhr am Abend. Mädchenhändler, Waffenhändler, Kriegsgewinnler treten sich gegenseitig auf die Füße. Kalaschnikows, 250 Euro. Hier, Kalaschnikows, nur 250 Euro. Große NATO-Konferenz in Ramstein, in der Pfalz. Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in Europe. Alle sind gekommen. Das Imperium hat seine Vasallenstaaten zusammengerufen. Sie lauschen den Worten des US-Außenministers. Russland wird diesen Krieg verlieren. Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Russland wird diesen Krieg alles verlieren. Geben, was wir an allerneuester Waffentechnik haben. Verlieren. Putin wird Russland sich noch umsehen. Krieg verlieren. Ein Hoch auf den Sieg unserer ukrainischen Verbündeten. Hoch auf den Sieg. Ukraine soll in die NATO 2032. Die ist doch längst drin in der NATO. Sind sie so doof oder tun sie nur so? Die Ukraine ist de facto schon lange in der NATO. Militärberater sind seit Jahren im Land. Logistik, Luftüberwachung, Biowaffen, Chemiekampfstofflabore. Das ist seit Jahren alles schon im Land, Sie Naivling. Sagen Sie das Ihren Radiohörern. Komitschko fragt, ob er die Soldatenpuffs und das Kettering übernehmen könne. Ja, soll er, meinetwegen. Er soll die Flüchtlingsweiber packen. Sind doch eh alles Witze. Also, die Verteidigungsfachleute empfehlen, die Bundeswehr bei Schutzausrüstung und Munition über Rahmenverträge für die nächsten 10 Jahre zu versorgen. Und die dafür nötigen Mittel, insgesamt etwa 20 Milliarden Euro, aus dem Verteidigungshaushalt aufzubringen. Die 100 Milliarden Euro sollen dann für Anschaffungen von der Stange verwendet werden, wie die F-35-Jets, bodengestützte Luftabwehrsysteme und Transporthubschrauber. Und zum anderen für langfristige europäische Verteidigungsprojekte, wie das Luftkampfsystem Future Combat Air System, FCAS, und das Bodenkampfsystem Main Ground Combat System, MGCS. Rheinmetall, Deutschland, 4,2 Milliarden. Lockheed Martin, USA, 58,2 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Raytheon Technologies, USA, 36,8 Milliarden. Boeing, USA, 32,1 Milliarden. Northrop Grumman, USA, 30,4 Milliarden. General Dynamics, USA, 25,8 Milliarden. BAE Systems, Großbritannien, 24 Milliarden. Norinco, China, 17,9 Milliarden. AVIC, China, 17 Milliarden. CTC, China, 14,6 Milliarden. L3 Harris Technologies, USA, 14,2 Milliarden. Airbus, Deutschland, 12 Milliarden. Rheinmetall, Deutschland, 4,2 Milliarden. MBDA, Deutschland, 4,1 Milliarden. ThyssenKrupp, Deutschland, 2 Milliarden. Krauss-Maffei-Wegmann, 1,4 Milliarden. Ja, wenn wir das einmal anfangen, da kommen wir doch nie wieder raus. Das Luftkampfsystem FCAS ist groß gedacht. Es soll nicht nur aus einem neuartigen Kampfflugzeug bestehen, sondern auch aus einem Geschwader von Drohnen. Wollt ihr den totalen Krieg? Nur noch in einem der Kampfflugzeuge soll ein Pilot sitzen. Die anderen werden autonom durch die Luft jagen. Neben Airbus ist der französische Hersteller Dassault in das Projekt involviert. Der bietet mit dem Kampfjet Rafale derzeit ein gut verkäufliches Modell, neben dem Eurofighter von Airbus an. Die Auftragsbücher von Dassault sind noch bis Ende des Jahrzehnts prall gefüllt. Kampfpanzer Leopard 2, Radpanzer Boxer, Transportflugzeug A400M. Faschismus ist Krieg. Stepan Banderas, der Volksheld der Ukraine. Putin. Ja, den habe ich mal in Ost-Berlin kennengelernt. War kurz nach der Mauer. Da stand er mit einer Gruppe von KGB-Straßenspitzeln in einer Hausecke. Dimitrov-Straße, glaube ich. Ich sehe ihn noch vor mir mit seiner schlecht geschnittenen, kackbraunen Ostlederjacke. Sein Motto lautete schon immer, wo du 5 Bomben hinwerfen kannst, da wirf nicht nur ein. Sagen Sie das Ihren Radiohörern. Kapitalismus ist Krieg. Vergessen. Historische Schaltkreise. Geschichte wird gemacht. Und ab und zu gibt es einen Kurzschluss. Das ist dann der Krieg. Schauspieler! Schauspieler! Schauspieler! Niemands Land. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Freedom on the airwaves. Zu viele Pesos in meinem Baggage. Zu viele Pesos halten wach. Ich geh nicht schlafen so lang. So lang, du lachst. Sie werden mich suchen in der Suite. Immer wieder en Suite. Für dich, Baby. Du hast ein Ticket für die Nacht. Deine Augen, diese Streets. Blink, blau, blitz, pink. Frisches Feuer unter meiner Haut. Check den last cold body out. Was mir davor bleibt. Zu viele Pesos in meinem Baggage. Eine Nacht in meinem Limonade. dem Roman Radio Onda Banda von Detlef Jeskatz, Kapitel 79. Rottbock steht mit einer Bierflasche in der Hand vor dem Elefanten am Heinrichplatz und betrachtet das Geschehen um sich her. Alle Tische sind besetzt. Es ist die frühe Abendstunde. Ein Sirren und Schwirren liegt in der Luft, das von den Menschen an den Biertischen und auf den Bürgersteigen, den Motoren der Autos, den Flugzeugen am Himmel, den tausend Musikinstrumenten der Straßenfeste und dem Wutgeschrei der Leute vom schwarzen Block ausgeht. Eine Erwartungsstimmung macht sich breit. Es wird geschehen, so gnadenlos wie ein Naturereignis. Die alljährliche Kiezrandale. Bullen raus, Bullen raus! Dabei ist es Frühling, die Luft ist lau und der Abend hat eine seidige Farbe angenommen. An anderen Orten tanzen die Leute in den Mai hinein, singen und küssen sich. Doch hier ist Kreuzberg. Hier ticken die Uhren anders. Und es ist alternativer Mai. Raus zum Maifest gegen Kapitalismus und Ausbeutung. Jemand ruft, in Friedrichshain ist es schon losgegangen. Eine Rotte schwarz gekleideter Jugendlicher postiert sich vor dem SO 36 auf der Oranienstraße. Die erste Bierflasche fliegt zu den Mannschaftswagen der Polizei in Richtung Skalitzer Straße. Dann noch eine. Auch an der Ecke zur Mariannenstraße wird es unruhig. An der Ampel fährt ein aggressiver Mercedes-Fahrer mit laut quietschenden Reifen los. Bierflaschen klirren auf das Pflaster. Gerüchte machen die Runde. Die Bullen haben in Friedrichshain ein Haus geräumt, jede Menge Leute verhaftet. Ferne Explosionen klingen vom Görlitzer Bahnhof herüber. Rottbock weiß, dass es Knallkörper sind. Die Straßenlokale und Bürgersteige sind rappelvoll mit Kiezbewohnern, Touristen und zugereisten Demonstranten. Saufen gegen die Globalisierung, steht auf einem Pappschild. Aus den Fenstern der besetzten Häuser in der Mariannenstraße hängen Transparente mit Mai-Kampfparolen. Auf einem steht, schlagt dem Kapitalismus die Schädeldecke ein. Rottbock trinkt aus, gibt die leere Flasche am Kneipentresen ab und schlendert die Straße in Richtung O-Platz hoch. Er hat sich dort mit ein paar ehemaligen Fußballkameraden verabredet. Punks hocken mit ihren Hunden auf den Bordsteinkanten vor der Trattoria und dem Bateau Ivre. Wie ein verstoßenes Krähenvolk blicken sie mit harten Augen auf die Vorbeiziehenden. Die Dämmerung fällt auf die Stadt herab und füllt die Straßen mit Schatten. Ein fetter Vollmond mildert jetzt mit seinem gelben Licht die Szenerie freundlich ab. Als Rottbock die Adelbertstraße überquert, sieht er, wie am Cottbuser Tor eine Streitmacht der Polizei auffährt. Über ein Dutzend Mannschaftswagen rücken mit zuckendem Blaulicht heran. Vor der Galerie Unart herrscht Gedränge. Im Inneren tobt ein Fest. Harte Drum- und Bassmusik schallt auf die Straße. Fliegende Händler bewegen sich durch die Menge. Sie verkaufen angewelkte Rosen, selbstgebackene Bio-Teigtaschen und allerlei selbstfabrizierten Tinef. Eine Sprühparole an einer Häuserwand. Jeder Stein, der abgerissen wird, von uns zurückgeschmissen. Rottbock erinnert sich, dass die gleiche Parole schon vor 6 Jahren da stand. Im 3. Stock über dem Kebabladen hat ein Rentner eine Lautsprecherbox ins Fenster gestellt. Küsse unterm Regenbogen, die bringen Glück. La la la la. Vor dem Alibi trifft er Andi Böhnke und Kutte Wellner mit ein paar Jungs von der zweiten Mannschaft. Hey Haki, auch mal wieder im Lande? Boxschlag auf die Schulter, Boxschlag zurück. Jo, wollte mal sehen, was in diesem vergammelten Kiez noch so los ist. Andi lacht. Hat sich nichts geändert. Siehst du ja, heute Abend wird's noch ordentlich abgehen. Komm, da drüben sind die anderen. Sie gehen zu einem der offenen Fenster. An den vollbesetzten Tischen sitzen seine ehemaligen Mannschaftskameraden aus der 1. und der 3. Ein großer Bursche mit blonder Mäcki-Frisur und Pausbacken umarmt Rottbock. Es ist Paul Hilbert, alias Paula Eisenfuß, offensives Mittelfeld. Sie bestellen Bier. Paul zeigt auf 2 Frauen am Tisch und verkündet gut gelaunt, »Das hier ist Moni, meine neue Ostflamme, und ihre Cousine Verena. Die kommt aus Bitterfeld, ist extra zum Maifest angereist. Ha!« Moni, eine frech aussehende Brünette mit ein paar blau gefärbten Haarsträhnen, grinst Rottbock freundlich zu. Beide Frauen sind ganz in Schwarz gekleidet. Moni hat eine Antifa-Flagge auf der Jacke. Verena trägt den Hausbesetzerblitz auf der schwarzen Wollmütze. »Heute könnt ihr was erleben, ihr Provinznelken«, ruft jemand. »Falls du guten Stoff brauchst, Haki. Der Fetzer ist im Moment eine ganz große Nummer hier, hat den besten Afghanen.« Rottbock schüttelt den Kopf. »Nee, lass mal, hab das Kiffen aufgegeben.« »Und wo steht Hansa?« Paul verzieht das Gesicht. »Aus der Traum, voll im Abstiegskampf, Haag. Werden nächste Saison wohl wieder in der A-Klasse spielen müssen.« Rottbock nickt mitfühlend. Deine Schuld, Haki, hättest hier bleiben sollen. Der Frank trifft ja seit Wochen das Tor nicht mehr, ruft jemand. Sogar wenn es leer ist, kannst du in der FUVO von dieser Woche nachlesen, grüllt ein anderer. Und in der Abwehr ist Polen offen. Rottbock erfährt, dass Roland, der Ausputzer, seit März verletzt ist. Kreuzbandriss. Ach du Scheiße. Seitdem ist hinten der reinste Hühnerhaufen, sag ich dir. Alle reden jetzt durcheinander. Biergläser werden auf den Tisch gestellt. Möbelwagensyndrom. Die ganze Mannschaft müsste mal zu Psycho-Peter auf die Couch, kommt es vom Nachbartisch. Dann geht alles unglaublich schnell. Während sie noch reden und scherzen, kommt vom Heinrichplatz her eine Menschenmenge unter Geschrei herbeigerannt. Dahinter die Polizeiwannen. Menschenjagd. Bullenschweine, Bullenschweine! Und Polizei SASS! Tische und Stühle werden umgerissen und auf die Fahrbahn geworfen. Blaue Lichtfetzen zucken über die Fassaden der Häuser. Sirenengeheul. Der beißende Geruch von Tränengas macht sich in der lauen Frühlingsluft breit. Irgendwo hoch oben, im abendlichen Frühlingshimmel, dröhnt ein Hubschrauber. Auch vom Oranienplatz her dringt Lärm herüber. Eine Megafonstimme. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Dies ist eine nicht angemeldete Versammlung. Räumen Sie die Straße zwischen Adelbertstraße und Oranienplatz. Schon leeren sich die ersten Tische auf den Bürgersteigen. Das Kneipenpersonal bringt Gläser, Stühle und Blumenkübel in Sicherheit. Die Bullen haben doch einen Arsch auf! Die friedlich sitzenden Leute werden unruhig. Viele springen auf und machen sich in Richtung O-Platz davon. Hey, hier wird aber noch bezahlt! Dann macht es klack, klack, klack. Die ersten Pflastersteine fliegen. Ein Mann geht zu Boden. Aufhören, aufhören, rufen Leute vom Platz herüber, wo ein Straßenfest im Gang ist. Qualm steigt drüben in den Himmel. Ein Auto wurde in Brand gesetzt. Jetzt stürmt eine Polizeikette mit erhobenen Schildern und gezückten Knüppeln heran. Sie schlagen ohne Rücksicht nach links und rechts auf die Leute ein. Ein Mädchen bricht vor der Galerie Unart, blutüberströmt zusammen. Ihr Begleiter beugt sich schreiend über sie. Schon erhält auch er einen Hieb auf den Kopf. Ein paar vermummte Gestalten, von Polizisten verfolgt, verschwinden in einem Hoftor. Die Polizisten hinterher. Eine Eisenstange kommt durch die Luft herangeschwirrt und knallt mit einem hässlichen Scheppern vor dem Fenster der Hansaspieler auf den Bürgersteig. Funken sprühen. Von einem Dach werden Betonplatten herabgeworfen. Arschlöcher, sind die denn völlig behämmert? Zwei Polizisten stehen plötzlich vor dem Fenster und blicken hinein. Einer zeigt mit seinem Schlagstock auf Moni. Du kommst mit, befiehlt er. Die Polizeikette ist heran. Moni rührt sich nicht. Die Polizisten beugen sich über den Fensterrand und versuchen, Moni zu packen. »Die hat nichts gemacht, Wachtmeister«, schreit Andi empört. »Finger weg!« Moni ist aufgesprungen und hat einen katzenhaften Satz nach hinten gemacht. Paula Eisenfuß und andere haben sich ebenfalls erhoben. Auch Rottburg steht vorsichtshalber auf. »Die Frau bleibt schön hier«, hört er Paula sagen, der Kampfhaltung annimmt und einen Stuhl ergreift. Andere Hansaspieler tun es ihm gleich. Rottburgs Hand packt instinktiv eine Weinflasche. »Dann kommst du auch mit, klar?« schnauzt der Polizist zu Paule. »Na los, herkommen!« Niemand rührt sich. »Gleich wird etwas explodieren«, denkt Haag. Der Polizist fühlt sich sicher, denn er weiß ja eine Streitmacht hinter sich. Doch die zieht plötzlich weiter, halb gejagt von einer Gruppe steinewerfender Autonomer, halb von ihren Kollegen mitgezogen. »A3, abrücken!« krächzt es aus einem Polizeifunkgerät. Paul wirft ihnen einen Stuhl hinterher. »Arschgeigen!« Schon ist der Spuk vorbei. »Was war das denn jetzt?« Moni ist ganz blass geworden, grinst ihre Freunde aber kalt an. »Die sind gegen Antifa und Frauen abgerichtet«, kommentiert sie und zeigt auf ihren Aufkleber. anderen König. Und du, du Königin. Obwohl sie unschlagbar scheinen, werden wir Helden. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 232. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Y con ayuda de Dios, ¡la libertad es por España! Feministinnen in der Revolution, dritter Teil. Die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg. In der letzten Sendung haben wir zwei politische Aktionen organisierter Frauensolidarität und Demonstrationen geschildert. Das war einmal 1910 nach der Vergewaltigung eines 7-jährigen Mädchens in einem Kloster und dann die Teilnahme von Hunderten und Tausenden von Frauen während des Generalstreiks 1913. Während die erste dieser kollektiven Aktionen von Frauen sich gegen sexuelle Gewalt und die zweite gegen zu niedrige Löhne bei steigenden Lebensmittelpreisen richtete, galt die dritte direkte Aktion der Lebensmittel- und Kohleknappheit. Letztere hatte Anfang 1918 zur Entlassung von mehr als 10.000 Arbeiterinnen und Arbeitern geführt, da die Fabriken ohne Kohle und Gas nicht betrieben werden konnten. Auch die privaten Haushalte konnten sich die hohen Kohlekosten nicht mehr leisten. Doch die Kohlehändler hielten sich nicht an die Preisvorschriften durch eine neu gebildete Junta de Precios, Ausschuss der Preisfestlegung für Brennstoff und Lebensmittel, denn auch die Brotpreise waren enorm gestiegen. Am 9. Januar 1918 griffen mehr als 500 Frauen die Fuhrwerke an, die die Kohlen verteilten, und ungefähr 1000 Frauen stürmten den Laden eines Kohlehändlers im Stadtzentrum und kauften sämtliche Kohlen zu einem äußerst niedrigen Preis. Am nächsten Tag begann eine zweite Phase dieser Bewegung, in der 200 Hausfrauen vor die Fabriken zogen und die Arbeiterinnen durch Rufe und Transparente, zum Beispiel »Frauen auf die Straße, um uns gegen den Hunger zu verteidigen«, aufforderten, sich ihnen anzuschließen. Gemeinsam marschierten sie zum Gobernador und 6 Frauen trugen ihm die Forderungen vor, die zeigen, wie wenig die Frauen ursprünglich daran dachten, den Rahmen ihrer Rolle zu sprengen. Sie forderten die Preisregulierung von Kohle, Brot, Olivenöl, Fleisch und Kartoffeln. Doch der Gobernador ging nicht darauf ein und ließ, nachdem mehrere Frauen vorgesprochen hatten, am nächsten Tag die Menge von der Polizei vertreiben. Diese Zurückweisung radikalisierte die Frauen, die nun ein nicht-hierarchisches Netzwerk aufbauten und die nächsten 6 Wochen in der Stadt demonstrierten. Nach der Autorin Temma Kaplan entnahmen sie diese Art der Demonstrationen ebenso wie das Gemeinschaftsbewusstsein dem katholischen Leben als weltliches Äquivalent zu den katholischen Prozessionen. Statt von Kirche zu Kirche zogen die Frauen nun von Markt zu Markt. Arbeiterinnen und Hausfrauen vereinten sich in den Netzwerken und dort radikalisierten sich die Forderungen. Es sollten die Preise aller Grundnahrungsmittel auf den Stand von vor dem Weltkrieg und gleichzeitig die Mietpreise und die Tarife der öffentlichen Verkehrsmittel gesenkt werden. Außerdem verlangten sie die Wiedereinstellung von 6.000 männlichen Arbeitern bei der Eisenbahn. In den Netzwerken wurden nicht nur Forderungen aufgestellt, sondern auch kollektive Aktionen organisiert. In der ganzen Stadt stürmten weiterhin täglich Frauen die Lebensmittel- und Kohlegeschäfte und nahmen die Waren zu niedrigen Preisen an sich. Um einen Bürgerkrieg zu verhindern, wurde nach 6 Wochen der Gobernador in Barcelona durch einen Gobernador Militar ersetzt, der den Ausnahmezustand ausrief und die Bürgerrechte aufhob. Die Haltung der Frauen veränderte sich keineswegs immer in eine linke, revolutionäre Richtung. Temma Kaplan nennt auch historische Beispiele, wo Frauen gegen linke Strömungen kämpften. Sobald das Überleben der Gemeinschaft auf dem Spiel zu stehen scheint, aktivieren die Frauen ihre Netzwerke, um denjenigen zu bekämpfen, rechts oder links, Mann oder Frau, von dem sie glauben, dass er ihnen in die Quere kommt, wenn sie das Leben auf ihre Weise bewahren wollen. Spanien gilt als das Land, in dem der historische Anarchismus am meisten verbreitet gewesen war. Kommen wir zu diesem Thema: Anarchismus. Die Begriffe Anarchie, Anarchismus und Anarchist, Anarchistin waren und sind auch heute noch stark vorurteilsbehaftet. Jeder glaubt genau zu wissen, was sich dahinter verbirgt und verwendet sie als Bezeichnungen für unterschiedliche Sachverhalte, ohne dies darzulegen. Bis heute hat sich das Stereotyp des Anarchisten gehalten. Ein randalierender, Krawalle anzettelnder junger Mensch, der vor Gewaltanwendung nicht zurückschreckt oder gar sie als natürliches Aktionsinstrument ansieht. Dementsprechend sei denn der Anarchismus die Lehre von diesem zerstörerischen Treiben, der besonders verdammungswürdig ist, da er keinen exakt definierten Gesellschaftsaufbau als Ziel angibt. Noch häufiger wird die Anarchie zitiert, damit werden einfach alle Situationen bezeichnet, in denen Unsicherheit und Unkontrollierbarkeit herrschen, immer aber nur im negativen Sinne. Da in diesen Stereotypen und Vorurteilen jeweils auch korrekte Aspekte enthalten sind, möchte ich zunächst die Theorie des Anarchismus vorstellen, bevor ich zu einer konkreten Entwicklung in Spanien komme. Theorie des Anarchismus. Der Anarchismus ist eine Gesellschaftstheorie, die eine herrschaftsfreie Gesellschaft anstrebt. Dabei handelt es sich nicht um eine Theorie, sondern es gibt mehrere Strömungen des Anarchismus, die zum Teil nebeneinander bestehen, zum Teil sich ausschließen. da der Anarchismus derartig vielfältig ist, dass sich sogar die Überblickswerke widersprechen, stütze ich mich in der folgenden Darstellung vor allem auf einen Klassiker der 60er Jahre, das Buch Anarchismus von Daniel Guérin. Anarchie ist in Wirklichkeit vor allem gleichbedeutend mit Sozialismus. Der Anarchist ist in erster Linie ein Sozialist. Seine Ziele sind die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, die Aufhebung des Staates und die Errichtung einer nicht repressiven Gesellschaft. Im Zentrum seiner politischen Aktivität und seiner Theorie steht der sozialistische Freiheitsgedanke. So definiert Daniel Guérin in seinem Buch Anarchie und Praxis den Begriff Anarchismus. Die Forderung nach Freiheit ergibt sich aus der positiven Anthropologie des Anarchismus. Im Unterschied zum Liberalismus, der in der Tradition von Hobbes von grundsätzlich schlechten und egoistischen Menschen ausgeht, die deshalb eines autoritären und ordnenden Staates bedürfen, um miteinander leben zu können, geht der Anarchismus von im Grunde guten Menschen aus, die jedoch durch einen schlechten Staat verdorben werden und ihre guten Fähigkeiten erst wieder entfalten können, wenn sie von dem unterdrückenden Staat befreit werden. Peter Kropotkin stellt den Grundgedanken des Liberalismus in Frage, indem er dessen Logik fortführt. Wenn es richtig ist, dass Menschen Fehler haben und zu antisozialen Akten fähig sind, so ist es überhaupt nicht einzusehen, dass die Menschen, die in einem Staatswesen herrschen, von solchen Fehlern frei sind. Dies sei besonders zweifelhaft, da die Menschen nicht nur durch die Unterordnung, sondern erst recht durch die Ausübung der Macht schlecht würden. Dieses Menschenbild vom guten Menschen liegt allen Strömungen des Anarchismus zugrunde, ebenso wie einige Grundwerte oder Prinzipien, die wichtigsten seien kurz genannt. Individuelle Selbstbestimmung und Selbstentfaltung, soweit damit nicht die Selbstbestimmung und Selbstentfaltung anderer Menschen beeinträchtigt wird. Dann eine dezentrale politische Organisation der Gesellschaft, von unten nach oben, in diesem Sinne Dezentralisierung. Ökonomische Selbstverwaltung und Selbstbestimmung. Dazu müssen alle Formen von Herrschaft und ökonomischer Ausbeutung beseitigt werden. Eine schädliche Form von Herrschaft sehen die Anarchisten und Anarchistinnen auch in der marxistischen Forderung nach Übernahme des Staates durch die Arbeiterklasse, nach einer Diktatur des Proletariats. Für sie ist die Form der Staatsbürokratie immanent auf Unfreiheit angelegt und grundsätzlich zu kritisieren, sodass es keinen Sinn mache, den Apparat weiter zu verwenden und nur die Herrschenden auszutauschen. Abgesehen davon existiert im Anarchismus eine Einheit von Mitteln und Zielen. Die Freiheit aller Menschen kann also niemals durch eine temporäre Unterdrückung, die Herrschaft des Proletariats als Übergangsstufe zur klassenlosen Gesellschaft im Marxismus, eines Teils der Menschheit erreicht werden. Aus der positiven Einschätzung der Menschen ergibt sich, dass die Massen als das revolutionäre Subjekt angesehen werden. Im Unterschied zum Marxismus verachtet der Anarchismus nicht die Ärmsten der Armen, die Marx verächtlich Lumpenproletariat nannte und als konterrevolutionär ansah, sondern sieht in den Außenseitern, den Opfern der staatlichen Repression, die Verbündeten im Kampf gegen das unterdrückende System. Hieraus ergibt sich die Spontaneität als wichtiger Bestandteil der Revolution. Nicht eine elitäre Organisation von revolutionären Denkerinnen und Denkern, sondern die breite Masse der Bevölkerung, die sich in einer bestimmten Situation spontan gegen die Herrschenden auflehnt, wird die Revolution machen. Die Kampfmethode ist die direkte Aktion, revolutionäre Handlungen, die jeweils vor Ort an den Missständen ansetzen. Die Anarchisten lehnen es also ab, eine Kaderpartei zu bilden. Wie kann dann aber die Passivität der Bevölkerung überwunden werden? Daniel Guérin sieht das Problem der Vermittlung zwischen der Theorie der Anarchisten und der Praxis der Massen nicht gelöst. Die beiden Hauptströmungen innerhalb des Anarchismus sind der individualistische und der kollektivistische Anarchismus. Ersterer geht auf Max Stirner und sein Buch »Der Einzige und sein Eigentum« zurück. In unterschiedlichen Intensitäten gehen Individualanarchisten davon aus, dass ein Zusammenleben ermöglicht wird, in dem jeder seine Freiheit auslebt, allerdings ohne dass dies auf Kosten der anderen Menschen geschieht. Der kollektivistische Anarchismus, auch als libertärer Kommunismus bezeichnet, unterstützt eine basisdemokratische Organisierung. die ihre Gruppen entweder im Betrieb, Syndikalismus, oder in der Nachbarschaft, Kommunalismus, organisiert. Diese Basis- oder Rätedemokratie unterscheidet sich von der repräsentativen Demokratie dadurch, dass alle Entscheidungen in freier Diskussion getroffen werden, die Delegierten Rücksprache mit ihrer Gruppe halten müssen, bevor sie in der nächsthöheren Ebene einen Beschluss treffen und außerdem jederzeit wieder abrufbar sind, imperatives Mandat. Die Konsequenz dieser Demokratieform ist, dass jeder Einzelne Mitverantwortung an den Beschlüssen trägt und Missstände nicht dem Fehlverhalten der Repräsentanten anlasten kann. Die Räte beschäftigen sich nicht nur mit den politischen, sondern auch den wirtschaftlichen Belangen. Die Wirtschaft wird sozialisiert, das heißt in die Hände der Arbeiter und Arbeiterinnen übergeben, die ihre Betriebe selbst leiten und über Produktion und Distribution entscheiden. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 232. Eine Niemandslandproduktion, 2022. Literaturhinweis. Ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch Feministinnen in der Revolution von Vera Bianchi, die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg. Erschienen im Unrast Verlag Münster, 2003. Man zeigt nicht mit Waffen auf andere Leute, man zeigt nicht mit Waffen auf. Niemand und nichts, so die Brüder von gestern sind die Gegner von heute und jeder Schuss kommt irgendwann. Irgendwann zurück. Die Katastrophen und kommentierte Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 25. April bis zum 9. Mai 2022. Thema Krieg, Hochrüstung, NATO-Gipfel. Spanien. Ende Juni trifft sich die NATO in Madrid, um über ihre Verteidigungsfähigkeit und den Krieg in Osteuropa zu beraten. Die linksalternative Partei Unidas Podemos würde lieber einen Friedensgipfel sehen. In der spanischen Regierungskoalition ist ein Streit über den kommenden NATO-Gipfel in Madrid ausgebrochen. Der kleinere Koalitionspartner von Ministerpräsident Pedro Sánchez, die linksalternative Unidas Podemos, UP, kritisierte das für Ende Juni geplante NATO-Treffen als militaristische Veranstaltung, wie die Zeitung El País berichtete. Die Regierung solle angesichts der aktuellen Lage lieber einen Friedensgipfel organisieren, forderte UP-Sprecherin Isa Serra. Die für den NATO-Gipfel am 29. und 30. Juni vorgesehenen Millionen wären besser für Soziales, die Gleichberechtigung oder den Kampf gegen den Klimawandel angelegt, sagte Serra. Deshalb sei auch die Erhöhung des Wehretats abzulehnen. Verteidigungsministerin Margarita Robles, die der Sozialistischen Partei von Sánchez angehört, wies die Äußerungen umgehend zurück. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine könne es keine Mittelposition geben. Jedem muss klar sein, dass in der Ukraine absolut inakzeptable Massaker stattfinden, die gegen das Völkerrecht verstoßen und Kriegsverbrechen sind, wurde sie von der Nachrichtenagentur Europa Press wiedergegeben. Selbstverständlich sei angesichts eines Krieges jeder für den Frieden. Und der beste Weg, für den Frieden zu arbeiten, ist, den Bürgern der Ukraine beizustehen, betonte die Ministerin. Mehr Frieden schaffen mit immer mehr Waffen. Die NATO erklärte unlängst, sie werde ihr längerfristiges Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv erheblich stärken und das gesamte Spektrum an einsatzbereiten Streitkräften und Fähigkeiten weiterentwickeln. Also hochrüsten, hochrüsten, hochrüsten. Laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bedeutet das mehr Kampfflugzeuge, eine stärkere Luftverteidigung, Flugzeugträger-Kampfgruppen, U-Boote und eine bedeutende Zahl an Kriegsschiffen auf permanenter Basis. Die Details sollen beim Gipfel in Madrid geklärt werden. Eine Partei in Deutschland, die eindeutig vom Krieg profitiert, sind die Grünen, die sogenannten wahlpolitischen Kriegsgewinnler. Die Kanzlerpartei SPD steht wegen ihrer Russlandpolitik unter Druck. Die Union sucht ihre Rolle in der Opposition. Grüne legen seit Kriegsbeginn zu. Der aktuellen Spiegelumfrage zufolge profitiert davon vor allem, wie gesagt, die Partei Die Grünen. Der Kurs der Grünen in der Russlandpolitik kommt bei den Wählerinnen und Wählern aktuell offenbar gut an. Das zeigt die Auswertung der Spiegel-Sonntagsfrage, erhoben vom Meinungsforschungsinstitut CIVEI. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, kämen die Grünen demnach auf rund 20% der Stimmen. Ein vergleichbares Umfragehoch erlebten die Grünen zuletzt im August vergangenen Jahres. Kurz darauf fuhr die Partei bei der Bundestagswahl mit 14,8% ein relativ ernüchterndes Ergebnis ein. Seit Beginn der russischen Invasion auf die Ukraine am 24. Februar legten die Grünen damit um 5 Prozentpunkte zu. Der Abstand der Partei zu SPD und Union ist dadurch erheblich geschrumpft. Die früheren Partner der Großen Koalition haben im Vergleich zu ihren zwischenzeitlichen Höchstständen vor Kriegsbeginn verloren und liegen nahezu gleich auf. Die Sozialdemokraten liefern sich seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit CDU und CSU. Beide kämen derzeit auf etwa 25% der Stimmen. Bundeskanzler Olaf Scholz muss sich derzeit gegen Vorwürfe verteidigen, die Ukraine im Kampf gegen die russischen Aggressionen zu zögerlich zu unterstützen. Zudem konfrontiert Wladimir Putins Angriffskrieg die SPD mit ihrer früheren Russlandpolitik. Prominente Sozialdemokraten stehen wegen ihrer langjährigen und im Fall von Altkanzler Gerhard Schröder andauernden guten Beziehungen mit Moskau in der Kritik. Aber auch die Union muss sich die Frage gefallen lassen, ob Angela Merkel in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft zu milde mit Wladimir Putin umgegangen ist. nahezu unverändert in der Wählergunst stehen die AfD mit 11 und die FDP mit 9%. Die krisengeschüttelte Linke hätte aktuell weiterhin Schwierigkeiten, die 5%-Hürde zu knacken. Die guten Umfragewerte für die Grünen dürfen teils auch auf die große Popularität von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock zurückzuführen sein. Habeck führt derzeit den Spiegel Regierungsmonitor zur Beliebtheit der einzelnen Kabinettsmitglieder an. Baerbock folgt auf dem zweiten Platz. Auch als Partei kommen die Grünen in dem Ranking derzeit auf das beste Ergebnis aller Koalitionspartner. Thema USA und der Krieg in der Ukraine. US-Minister in der Ukraine, weitere Waffenlieferungen an Kiew angekündigt. Die beiden US-Minister, Anthony Blinken, Außenminister, und Lloyd Austin, Verteidigung, haben nach ihrem Besuch in der Ukraine weitere Waffenlieferungen an das Land angekündigt. Zudem sollen US-Diplomaten kommende Woche nach Kiew zurückkehren und sich um eine baldige Wiedereröffnung der Botschaft bemühen, berichtete AFP. Blinken und Austin haben unter anderem den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky getroffen. Es war der erste Besuch von ranghohen US-Vertretern seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar. Bezüglich der Waffenlieferungen sagte Austin, Washington werde alles tun, um der Ukraine so viel wie möglich, so schnell wie möglich zu geben. Er habe von Zelensky eine Liste bekommen, was das Land brauche. Diese werde er an diesem Dienstag beim Treffen mit den Verteidigungsministern der NATO-Staaten auf dem US-Militärstützpunkt in Ramstein besprechen. Denn, so Austin, die Ukraine könne gegen Russland gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung hat. Geplant ist die Lieferung von Kriegsgerät in Höhe von 713 Millionen US-Dollar, 662 Millionen Euro. Davon seien 322 Millionen US-Dollar für Kiew bestimmt, während der Rest weiteren Ländern Osteuropas zugutekommen soll. Außerdem werde die Ukraine weitere Munition im Wert von 165 Millionen US-Dollar bekommen. Somit habe Washington seit Kriegsbeginn insgesamt Waffen im Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Täglich liefert das US-Militär mehrere Flugzeugladungen mit Waffen und Munition in die Region. Unterdessen kündigte Russland eine Feuerpause für das belagerte Stahlwerk in Mariupol an. Nach Angaben Kiews wurde jedoch keine Einigung über Fluchtkorridore aus der Anlage erzielt. Moskau gab zudem den Abschuss zweier ukrainischer Drohnen nahe der Grenze bekannt. Die Luftabwehr habe die Drohnen am Montag im Bezirk Rilsk abgeschossen, teilte der Gouverneur der Region Kursk, Roman Starobojt, via Online-Dienst Telegram mit. Opfer oder Schäden habe es dabei nicht gegeben. Im russischen Bryansk, das 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, geriet am Montag ein großes Treibstofflager in Brand. Bis Junge Welt Redaktionsschluss äußerten sich die Behörden nicht zu den Ursachen. Die Stadt dient als Logistikstützpunkt für Russlands Krieg. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemand Land. Thema Diplomatie. Moskau. Moskau hat 40 deutsche Diplomaten in Russland zu unerwünschten Personen erklärt und damit deren Ausweisung verfügt. Dem deutschen Botschafter in Moskau sei am Montag ein Protestschreiben gegen die unfreundliche Politik Berlins und gegen die Ausweisung von 40 russischen Diplomaten Anfang April übergeben worden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Die Zahl entspricht nach Informationen der deutschen Presseagentur etwa einem Drittel des deutschen diplomatischen Korps in Russland. Berlin hatte zuvor 40 russische Diplomaten, die in der BRD angeblich als Spione tätig gewesen sein sollen, zu unerwünschten Personen erklärt. Es wird erwartet, dass die Dienstleistungen der deutschen Vertretungen, darunter auch Konsulate außerhalb der Hauptstadt Moskau, deutlich eingeschränkt werden müssen. Thema Karibikpolitik der britischen Oberklasse des britischen Königshauses. Es werden Reparationsforderungen an die Royals gestellt. Damit hatten sie nicht gerechnet. St. John's. Nach der Karibikreise von Prinz William und Herzogin Kate ist auch der Trip von Prinz Edward und dessen Ehefrau für die britischen Royals ein Desaster geworden, überschattet von Forderungen nach Wiedergutmachung für Sklaverei und Gräueltaten aus den ehemaligen Kolonien. Der mit 58 Jahren jüngste Sohn der britischen Königin und die 57-jährige Gräfin Sophie wurden am Montag in dem Inselstaat Antigua und Barbados mit klaren Botschaften empfangen. Der Regierungschef des Landes, Gaston Brown, forderte die beiden Royals laut einer Meldung der Nachrichtenagentur PA auf, ihren diplomatischen Einfluss geltend zu machen, um Gerechtigkeit für das erlittene Unrecht aus der Kolonialzeit zu schaffen. Thema Demokratie und Wahlen in Frankreich. Paris. In Frankreich hat es wegen des Ausgangs der Präsidentschaftswahl am Sonntag, Macron hatte gewonnen, am Sonntagabend in mehreren Städten Proteste gegeben. In Lyon kam es zu Zusammenstößen zwischen linken Gruppen, Gelbwesten-Demonstranten und der Polizei, wie der Sender BMF TV berichtete. Auch in Paris kamen Demonstranten abends an mehreren Plätzen zusammen, die sowohl gegen Emmanuel Macron als auch Marine Le Pen protestierten. Im westfranzösischen Rennes, wo es bereits nach der ersten Wahlrunde zu Demos linker Gruppen gekommen war, verbot die Präfektur eine Demonstration am Sonntagabend. Zum Thema sogenannte anti-jüdische Demonstrationen in Berlin schreibt die Tageszeitung Die Taz heute Folgendes. Judenhass auf Berliner Demonstrationen. Der Hass verbindet. Antisemiten rufen auf deutschen Straßen zur Gewalt gegen Juden auf und der Staat reagiert nicht oder erst spät. Er scheint nichts dazu zu lernen. Mal wieder kam es bei pro-palästinensischen Demonstrationen am Wochenende zu antisemitischen Vorfällen, so die Taz. Diesmal in Berlin, Dortmund und Hannover. Zu den Demonstrationen aufgerufen hatte das Bündnis Palästina spricht. Am erbärmlichsten die Reaktion der Berliner Polizei am Samstag. Rund 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zogen durch Berlin-Kreuzberg und Neukölln. Kleine Kinder riefen vom Straßenrand Free Palestine oder schlossen sich spontan dem Demozug an. Vom Lautsprecherwagen wurde zum gewaltsamen Aufstand aufgerufen. Intifada bis zum Sieg, hörte man auf den Straßen. Neben Fahnen der PFLP-nahen Gruppe Samidun, die seit vergangenem März in Israel als Terrororganisation eingestuft wird, marschierten munter Genossinnen und Genossen der Linksjugend solid. Wie der Tagesspiegel berichtete, befand sich im Protestzug auch eine Gruppe Jugendlicher aus der arabischen Community, die immer wieder Parolen der Terrororganisation Hamas anstimmten. Seinen aggressiven Höhepunkt fand die Demonstration am Hermannplatz, wo Journalisten durch Demo-Teilnehmer angegriffen wurden. Demonstranten hatten Bildreporter Peter Wilke offenbar erkannt, wie er gegenüber der Welt schildert. Ihn bedrängt und eingekesselt. Erst spät, nachdem Wilke einen Kollegen per Handy um Hilfe gebeten hatte, wurde er von der Polizei aus der johlenden Menge herausgeleitet. Auf einem Video des Vereins Demok ist zu sehen, wie der Reporter als dreckiger Jude und Scheißjude beleidigt wird. Ein anderer Journalist soll auf Wunsch des Veranstalters durch die Polizei von der Demonstration verwiesen worden sein. Dies berichtet Jörg Reichel, Geschäftsführer der Deutschen Journalistenunion DJU von Verdi Berlin, Brandenburg der Taz. Ein Video von Demok zeigt auch diese Szene. Was für ein Armutszeugnis, kommentiert die Taz für die Berliner Beamten. Eine Polizei, die solche Demonstrationen regelmäßig begleitet, sollte in der Lage sein, antisemitische Ausrufe zu erkennen, Betroffene von Beleidigungen und Gewalt unverzüglich zu schützen und die freie Berichterstattung von Pressevertreterinnen und Pressevertretern sicherzustellen. Nun ja, vielleicht waren die Ausrufe Scheißjude und dreckiger Jude einfach noch nicht deutlich genug. Diese Vorfälle illustrieren, wie schwer sich viele damit tun, Antisemitismus als solchen zu erkennen. Für die meisten ist Antisemitismus nämlich mit Gaskammern verbunden. Bevor ein Jude also nicht tot ist, fällt es schwer, den Antisemitismus auch wirklich als solchen zu identifizieren. Das sagt die Taz. Kontrabanda 91.4 in Barcelona. Die Demo-Veranstalter des Bündnisses Palästina spricht konnten sich nicht mal dazu durchringen, das Wort Antisemitismus auszuschreiben. In einer Stellungnahme vom Montag spricht er von rassistischen Sprüchen und meint die Rufe dreckiger Jude und Scheißjude. Damit entlarvt es sich selbst. Es labelt Antisemitismus als Rassismus und macht ihn so unsichtbar, nicht existent. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. que s'emet des de 1998 a Barcelona. Als im vergangenen Mai der vierte Gaza-Krieg tobte, brüllten Demonstranten, junge Männer, die Türkei- und Palästina-Flaggen schwenkten, vor einer Synagoge in Gelsenkirchen im Chor: Scheißjuden, Scheißjuden! Niemand stoppte sie. Die Polizei war viel zu spät vor Ort und sah sich bei ihrer Ankunft in der Unterzahl. Medien berichteten zwar über den Vorfall, doch ließen sie zunächst aus, dass er sich vor einer Synagoge ereignet hatte. Warum hat der Staat fast ein Jahr später kaum dazugelernt, schreibt die Taz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser war am Sonntag nach den Ausschreitungen nicht mal in der Lage, die Tätergruppe klar zu benennen. Stattdessen arbeitete sie mit allgemeinen Formulierungen. Man dürfe sich nicht an antisemitische Beschimpfungen gewöhnen, egal von wo und von wem sie kommen, schrieb sie auf Twitter. Damit hat sie natürlich recht. Doch angesichts der jüngsten Vorkommnisse macht sie es sich zu einfach. Angebracht wäre eine ehrliche Analyse dessen, welch ideologisch durchaus unterschiedlichen Gruppen sich auf diesen Protesten zusammengeschlossen haben. Denn etwas verbindet eine linksextreme palästinensische Terrorgruppe, Islamisten, Nationalisten, antiimperialistische deutsche Linke und andere Teilnehmer der Demonstration: ihr Hass auf Israel und nicht selten eben auch ihr Hass auf Juden. Nur wer Täter klar benennt, kann aktiv gegen sie vorgehen. Solange das nicht in den Köpfen der Verantwortlichen ankommt, bleibt es dabei. Nur wer Täter klar benennt, kann aktiv gegen sie vorgehen. Und an dieser Stelle jetzt die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Frankreich nach der Wiederwahl von Macron als Präsident. Die unterlegene Rechtspopulistin Le Pen zeigt sich weiter kämpferisch und setzt bereits jetzt auf die Parlamentswahlen im Juni. Druck kommt auch von links außen. Jean-Luc Mélenchon mobilisiert ebenfalls seine Anhänger für die nächsten Wahlen gegen Macron. Unsichere Lage am Stahlwerk in Mariupol. Russland hat eine vorübergehende Feuerpause angekündigt, damit Frauen und Kinder aus den dortigen Kellern fliehen könnten. Die Ukraine bestreitet eine Einigung auf Fluchtkorridore. Unterdessen haben US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin beim Treffen mit Präsident Zelensky in Kiew weitere militärische Hilfen angekündigt. 40 deutsche Diplomaten von Russland ausgewiesen. Es handele sich um eine Vergeltungsmaßnahme für eine ähnliche Maßnahme Deutschlands. Dem deutschen Botschafter sei ein Protestschreiben gegen den Schritt der Bundesregierung von Anfang April übergeben worden, teilte das Außenministerium mit. Berlin hatte damals auf die mutmaßlichen Gräueltaten Russlands in Butscha mit der Ausweisung 40 russischer Diplomaten reagiert. Lebenslange Haft für türkischen Kulturmäzen Kavala. Begleitet von Protesten fällte ein Gericht in Istanbul heute das Urteil. Der 64-Jährige war seit über 4 Jahren ohne Verurteilung inhaftiert. Ihm war vorgeworfen worden, die Gezi-Proteste gegen die Erdogan-Regierung 2013 finanziert und mitorganisiert zu haben. Neue Bundesfamilienministerin vereidigt. Lisa Paus erhielt am Nachmittag von Bundespräsident Steinmeier in Berlin ihre Ernennungsurkunde. Die Grünen-Politikerin tritt die Nachfolge von Anne Spiegel an, die vor Ostern zurückgetreten war und heute offiziell entlassen wurde. Das Wetter. Morgen in der Mitte und im Süden viele Wolken und häufig Regen, zum Teil auch kräftige Schauer sowie einzelne Gewitter. Im Norden und Osten mal Sonne, mal Wolken und meist trocken. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. Das war der Nachrichtenüberblick aus der ARD, die Tagesschau in 100 Sekunden. Vielen Dank. Werfen wir einen Blick in die Presse, in die deutsche Presse. Der Spiegel kommt mit einem fürchterlichen Titelbild an die Kioske. Und zwar sieht man da einen im Dämmerlicht mit seiner Glatze ins Trübe blickenden Olaf Scholz. Und der Spiegel in bester Bild-Zeitungsmanier spricht ihn direkt an. Wovor haben Sie Angst, Herr Scholz? Die Leitartikler im Spiegel und die NATO-Fans und die NATO-Propagandisten, die auch im Spiegel zahlreich oder fast nur vertreten sind, fordern Scholz auf, die Ukraine und das Zelensky-Regime weiter hochzurüsten. Ja, wovor haben Sie Angst, Herr Scholz? Sind Sie ein Angsthase? Haben Sie Angst vor Putin? Man liefert doch schwere Waffen in die Ukraine, oder? Wer da keine schweren Waffen liefert, Kampfpanzer, Hubschrauber, der ist ein Feigling. Der Kanzler über sein Zaudern bei Waffenlieferungen, die Gefahr eines Atomschlags und die Schuld der SPD, heißt die Titelgeschichte. Das ganze Heft ist in diesem Stile gehalten. Da heißt es direkt, die Kritik an Olaf Scholz' Umgang mit der Ukraine und sein Nein zu schweren Waffen verstummt nicht. Damit wird suggeriert, es gäbe einen Volkssturm gegen das Nichtwaffenliefern von Olaf Scholz. In Umfragen sagt er bereits ab, ist er der richtige Kanzler für Zeiten wie diese, fragt ein gewisser Herr Steffen Klusmann im Spiegel. Was für eine Enttäuschung, geht es los. Olaf Scholz werde sich nach seiner Schaltkonferenz mit anderen Staats- und Regierungschefs am Abend substanziell äußern, hieß es am Dienstag aus dem Kanzleramt. Hatte er sich also endlich durchgerungen, sein Zaudern zu beenden. Seit Wochen steht der Vorwurf im Raum. Der Kanzler bremse die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Seit Wochen warten selbst die Koalitionspartner auf eine kraftvolle Ansage. Und dann das. Er, Scholz, unterstütze es, dass die Ukraine schwere Waffen wie Panzer- und Artilleriegeschütze von NATO-Ländern erhält. Aber direkte Lieferungen werde es erstmal nicht geben. Deutsche Alleingänge wären falsch. Die Verbündeten würden das genauso machen. Einer aktuellen Umfrage zufolge zweifeln inzwischen viele Deutsche an den Fähigkeiten ihres Kanzlers. Knapp 2/3 halten ihn für nicht führungsstark. Ist Olaf Scholz, der sich selbst gern Leadership attestiert, am Ende doch der Falsche für diese herausfordernden Zeiten? Herausfordernd hieß in diesem Zusammenhang eine direkte Einmischung der NATO mit schweren Waffen in ein Krisengebiet an der Grenze zu Europa kommt einem kleinen Selbstmord gleich. Warum nicht gleich Moskau bombardieren, Herr Steffen Klusmann? Das Schlimme ist, wer diese Strategie des Aufrüstens, Hochrüstens, des Russen-Niederhetzens nicht willkommen heißt, nicht begrüßt und nicht befolgt, der wird gnadenlos niedergehetzt, ausgegrenzt und auch totgeschwiegen. Ein großes Problem für alle Friedensfreunde, für alle Menschen, die nicht eine Seite wählen und hoffen, dass sie gewinnt, sondern die einfach nur wollen, dass dieser Krieg über diplomatisches Verhandeln, über ein Aushandeln eines wirklich sicheren Paktes beendet wird. Ich habe hier einen Kommentar eines Autoren, der ist Mitglied der illegalen kommunistischen Organisation Borotba und lebt in Kiew. Wir wissen, der ukrainische Präsident Selenskyj und seine Leute haben alle oppositionellen Parteien in der Ukraine verboten und alle Fernsehsender unter ihre Kontrolle gestellt bzw. auch verboten, die nicht ihre einzige Version verbreiten. Das schon vor dem Krieg. In der historischen Sackgasse schreibt Dmitri Kovalevich in einem Kommentar in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, dem Magazin für Gegenkultur, da heißt es, im Westen glauben viele Menschen, dass der Krieg in der Ukraine Ende Februar begonnen hat. Tatsächlich dauert er aber bereits seit 8 Jahren an. Er begann 2014, als Freiwilligenbataillone radikaler Nationalisten und Neonazis entsendet wurden, um die aufständischen Bewohner von Donetsk und Lugansk zu bekämpfen. Viele Menschen im Donbass, in der Mehrzahl Bergleute und Metallarbeiter, lehnten vor allem den entschiedenen Antikommunismus der neuen Kiewer Regierung und die Glorifizierung ukrainischer Nazi-Kollaborateure aus dem Zweiten Weltkrieg ab. Die Rebellen im Donbass betrachten sich als Antifaschisten. Sie unterscheiden sich aber deutlich von den liberalen Antifa moderner westlicher Prägung. Die ukrainischen Behörden haben eine Entkommunisierung eingeleitet und die Kommunistische Partei und andere linke Organisationen verboten sowie oppositionelle Medien geschlossen. Allein im vergangenen Jahr wurden 6 Fernsehstationen ohne Gerichtsbeschluss entweder die Sendelizenz entzogen oder sie wurden mit Sanktionen belegt, nur weil sie die ukrainische Regierung kritisiert oder ihre Sendungen in russischer Sprache ausgestrahlt hatten. Linke im Westen bekommen von alledem offenbar nichts mit. Oder sie begnügen sich damit, wenn ihnen erzählt wird, dass die verbotenen Medien und Parteien pro-russisch seien. In der Ukraine schon ein Verbrechen. Westliche Linke befinden sich oft in Informationsblasen. Diese werden von großen Medienkonzernen geschaffen, die selbst als Akteure in den großen Konflikten involviert sind und dort ihre eigenen Interessen verfolgen. Auf diese Weise entsteht ein Informationsregime, das die Menschen leicht manipulieren kann. So haben viele Linke im Westen fast nichts über den Krieg gehört, der von Kiew gegen die Volksrepubliken im Donbass geführt wird. Nichts von den Dutzenden Kindern, die gestorben sind, oder von der Tatsache, dass viele Neonazis und andere Rechtsextremisten in die ukrainischen Streitkräfte integriert sind. Die westlichen Medien berichten zwar vereinzelt über die Gefahren, die von dem Regiment Azov, dem rechten Sektor und den Freikorps in der ukrainischen Armee ausgehen, aber diese Reportagen gehen in der allgemeinen Propaganda für das Kiewer Regime unter, das eine NATO-Mitgliedschaft anstrebt. Herr Dmitri Kowalewitsch schreibt weiter: Die Verblendung der Linken im Westen und ihre Parteinahme für die Kiewer Regierung verstärkt die Repression und den rechtsextremen Terror gegen die ukrainischen Kommunisten und Antifaschisten, die in der Ukraine nur illegal agieren können. Diese Entwicklung kann zu einer Entfremdung, ja sogar zu einem vollständigen Zerwürfnis zwischen der ukrainischen und der westlichen Linken führen. Und dies nach einer Spaltung, die es ohnehin längst gibt, durch die Diskrepanz zwischen der Realität, mit der wir hier täglich konfrontiert sind, und den Bildern, die die westlichen Mainstream-Medien davon produzieren. So finden sich viele westliche Linke, auch solche, die sich selbst als Antifa bezeichnen, an der Seite der faschistischen Freikorps wieder, wenn sie die Aggression Russlands und die Antifaschisten im Donbass verurteilen. Die Antikriegsposition ist natürlich respektabel, aber in der westlichen Linken manifestiert sie sich auf Kommando der Konzernmedien und der NATO-Institutionen. Linke im Westen, die jahrelange Bombardierung von Donetsk ignoriert haben und nun ausschließlich gegen den Beschuss von Kiew protestieren, sind entweder nichts anderes als Heuchler oder demonstrieren ihre völlige Abhängigkeit von den Medien des Großkapitals. Leider sind sie oft nur allzu bereitwillig in diese Falle getappt. Infolge ihrer Ablehnung der Klassenagenda zugunsten allgemeiner bürgerlicher, demokratischer und antiautoritärer Ideologien. Dabei hat stets das als autoritär zu gelten, was von den großen Konzernmedien als solches definiert wird. Von nun an wird alles, was den Interessen der NATO oder des Großkapitals zuwiderläuft, als pro-russisches oder pro-chinesisches Narrativ abgestempelt, einschließlich des echten antifaschistischen Kampfes. Die meisten Linken im Westen lassen sich so in eine historische Sackgasse treiben, in der sie sich mit Nationalisten und Liberalen wiederfinden, von denen sie sich lediglich noch durch ihre Bezeichnung unterscheiden. Das Ergebnis ist, dass viele von ihnen nur noch als linker Flügel der NATO agieren, manchmal zu Antikriegskundgebungen gehen und manchmal auch nicht. Denn sie verzichten genau dann auf Protest, wenn er den rechten und demokratischen Parteien nicht gefällt. Das war ein Kommentar des Herrn Dmitri Kowalewitsch, erschienen in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe zweites Quartal 2022. Der Autor ist, wie gesagt, Mitglied der illegalen kommunistischen Organisation Borotba und lebt in Kiew. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann man Frieden schaffen, wie wird die Welt sicherer? Und ich denke, wir sind uns einig, wir wissen es wirklich alle, also die Welt wird nicht friedlicher durch Waffen, sondern die Welt wird nur friedlicher durch ganz viele Waffen. Ja, das ist ja logisch. Ich meine, jeder hat ja irgendeinen Feind in der Familie. Also bei mir zum Beispiel, oder vielleicht zu privat, oder bleibt man einfach mal bei A und B. Nehmen wir Partei A und B oder X, ein bisschen weiter auseinander. Ja? Also, wenn sich A jetzt vor X fürchtet, fühlt er sich sicherer, wenn er mehr Waffen hat als X. X geht's aber genauso. Ja, der fühlt sich ja auch sicherer, wenn er mehr Waffen hat. Das heißt, Frieden und Sicherheit entsteht eigentlich nur, wenn beide mehr Waffen haben. Und zwar gleich viel mehr Waffen als der andere. Ja, also wie früher im Sandkasten, ne? Ich habe immer doppelt so viel, genauso wie du. Ja. Hipster, Tarnjacke und rote Airs. Die AK für den Vintage-Look, Retro sowie rote Khmers. Es ist endlich wieder Krieg vom Berg, ein an die Front. Kids, erst wird geballert und dann wird gebombt. Die lila Wolken sind verschwunden im Fauchen der Turbinen. Tausend Propata, rauchende Ruinen. Durch den Schlamm auf allen Vieren, als Jünger rezitieren. Blattlen statt Stadt, Strand, alle jubilieren. Was? MDMA, ich hab PTBS. Lars Mehrholz wird als erstes von Raketen zerfetzt. Mein Vater schaut die Brücke, in seinen Augen stehen Tränen. Mein Trommelfell spielt Marschlieder, kann ihn nicht verstehen. Endlich wieder Krieg, endlich wieder Krieg. Endlich wieder, endlich wieder, endlich wieder Krieg. Endlich wieder Krieg, endlich wieder Krieg. Endlich wieder, endlich wieder, endlich wieder Krieg. Endlich wieder Krieg, ich schlaf aus bis 13 Uhr. Hurra, die Schule brennt, Krieg braucht kein Abitur. Endlich wieder Krieg, ich schlaf aus bis 13 Uhr. Hurra, die Schule brennt, Krieg braucht kein Abitur. Schnellbeschuss verwandelt uns in Medizinbuch-Fallbeispiele. Wir brauchen kein Vietnam, wir brauchen zwei, drei viele. Laserstrahlen skalpieren dir den Schädel. Wir drehen den Swag auf vom Mars bis an die Memel. Yeah, Public Viewing auf der Fanmeile. Ich und meine Atzen torkeln der Deutschlandflaggen. Trümmerfrauen tanzen auf den Tischen. Endlich wieder Weltkrieg, tote Bier und Titten. Hashtag WW3, sexy Uniform von Adidas. Und das Oranjepark kriegt mal wieder auf den Sack. Und es fliegen die Becher hier im Biergarten Eden. Jeder Schuss ein Treffer, kämpfen und siegen. Ich trommel auf der Wampe. In jeder Hand eine Haxe, doch plötzlich Flugzeuglärm und eine Bombe, die direkt in die Fernmeile kracht. Übrig bleibt nur Schweinehaut. Endlich wieder Krieg, endlich wieder Krieg. Endlich wieder, endlich wieder, endlich wieder Krieg. Endlich wieder Krieg, endlich wieder Krieg. Endlich wieder, endlich wieder, endlich wieder Krieg. Endlich wieder Krieg, ich schlaf aus bis 13 Uhr. Hurra, die Schule brennt, Krieg braucht kein Abitur. Endlich wieder Krieg, ich schlaf aus bis 13 Uhr. Hurra, die Schule brennt, Krieg braucht kein Abitur. Yeah. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 25. April bis zum 9. Mai 2022. Erstes Thema: Schatten der Vergangenheit. Katalonien ist die autonome Region Spaniens, in der noch die meisten sogenannten Verschwundenen aus der Zeit des Bürgerkriegs ausgegraben und identifiziert werden müssen. 90% aller unter der frankistischen Gewaltherrschaft getöteten Republikaner, Zivilisten in ihrer großen Mehrzahl, liegen immer noch in den sogenannten Straßengräben verscharrt. Die Vereine und Organisationen de Memoria Histórica, des historischen Gedächtnisses, fordern jetzt von den Verantwortlichen eine Beschleunigung des Prozesses der Ausgrabungen, die nun bereits 22 Jahre dauern. Offiziell gelten in Katalonien 6.000 Personen wissentlich als in der Zeit nach dem Bürgerkrieg Verschwundenen. Das heißt, in diesem Fall an Straßenrändern exekutierten Menschen. 671 Massengräber sollen existieren. Die katalanische Landesregierung, die Generalitat, die wegen ihres langsamen Vorgehens bei den Ausgrabungen der Leichen heftig kritisiert wird, gibt an, dass die Arbeiten wegen der genetischen Identifizierung zu komplex seien. Dieses Argument lehnen die Organisatoren der Memoria Histórica ab. Von der PP regierte Autonomien haben schneller und zügiger gearbeitet. Zwischen 2000 und 2020 wurden in ganz Spanien insgesamt 1068 Massengräber ausgehoben, die meisten in Castilla y León, nämlich 235. Thema: Hurra, die Seuche scheint vorbei zu sein. Rückkehr zur Normalität, Post-Covid in Barcelona. So gut wie alle Parameter sind wieder auf Vor-Covid-Zeiten gestiegen. Der Flughafen El Prat verzeichnete über die Osterfeiertage 82% seiner Auslastung. Die Belegung der Touristenunterkünfte 75%. 185.000 Fahrzeuge kehrten am Ostersonntag in die Stadt zurück. 570.000 Fahrzeuge hatten insgesamt die Stadt verlassen. Und Tausende bevölkerten wieder die Strände der Stadt, in ihrer großen Mehrheit Touristen. Barcelona, die Stadt und ihre Industriekultur. In Barcelona kann der Besucher und die Besucherin hier und da sowohl im Stadtzentrum als auch in den Außenbezirken einen Schornstein in den Himmel ragen sehen. Es sind die Redukte und historischen Symbole der einst blühenden Industriekultur der gräflichen Hauptstadt Barcelona und Kataloniens. Die Vorgehensweisen bei der Zerstörung des industriellen Erbes Barcelonas bestand zur Hauptsache im Abriss der Fabriken, wobei hier und da kontextfrei die Schornsteine stehen gelassen wurden. Einer neuen Studie des Geografen Brian Rossa zufolge existieren 67 dieser Obelisken der Industriezeit, nämlich der Schornsteine. 67 Schornsteine. Der letzte hat die Abrissbirnen anlässlich der Olympiade 1992 im Stadtviertel Icaria überlebt. Der Torre Can Folk. Wer eine Tour zur Besichtigung der Schornsteine der Stadt beabsichtigt, sollte diese Orte unbedingt besuchen. Plaza de Poble Romani, die Textilfabrik Vapor Puigmartí in Gràcia, war dort 1841 gegründet worden. 800 Arbeiter und Arbeiterinnen waren dort beschäftigt gewesen. Nur der Schornstein ist geblieben. Dann ein Park. Im Parc El Clot, wo die Werkstätten der staatlichen Eisenbahngesellschaft und die Lokomotivenhallen waren. Das wurde alles 1972 abgerissen. Schöner Schornstein übrigens dort. Weitere Orte für Schornsteinfans sind Can Folk in der Salvador Espriu Straße, die Plaza dell'Olivereta in Sanz oder die ehemalige Fabrik Can Ricard del Raval. Von den 300 Schornsteinen, die im Jahr 1867 in Ciudad Vella standen, sind heute nur noch drei übrig. In den Jardins San Pau del Camp, in der ehemaligen Fabrik Can Taruella, in einem Innenhof der Straße Reina Amalia, wo übrigens auch das Ateneo und das Studio von Contrabanda FM liegen, und der Schornstein von La Seca, die frühere Münzfabrik von Barcelona. Thema Investoren und Kapitalismusfußball in Barcelona. Der Skandal um die zwischen 10.000 und 20.000 auf dem Schwarzmarkt vor dem Stadion verkauften Eintrittskarten an Fans von Eintracht Frankfurt für das Spiel zum Halbfinale der Europa League hat vergangene Woche hohe Wellen geschlagen. Alle geben sich empört. Der Vereinsvorstand plus Präsident, die Presse, die Barca-Fans. Hinzu kam noch, dass der FC Barça von einer besseren Mannschaft eliminiert wurde. Die Frankfurt-Fans fielen sehr unangenehm auf, als sie Steine auf den Barça-Bus warfen, die Stadt lautstark in Beschlag nahmen und danach das Stadion in eine Heimspielkulisse für die Eintracht verwandelten. Und dies, weil tausende geldgierige Barça-Club-Mitglieder, die berühmten Socios, ihre Eintrittskarten sozusagen illegal auf dem Schwarzmarkt an die Frankfurter verkauften. Die FC Barça-Fankurve, Grada d'Animation des Clubs, gab eine offizielle Erklärung zu den Vorgängen um das Frankfurt-Spiel ab. Niemals darf sich so etwas im Barça-Stadion wiederholen, dass unser heimisches Stadion durch eine Invasion des Gegners umfunktioniert wird. Die Geldgier nach ein paar Millionen mehr sind unvereinbar mit einem Traditionsverein, der den Anspruch erhebt, mehr als ein Verein zu sein. Ser más que un club. Eine solche Demütigung sei eine Infamie für die gesamte Barça-Gemeinde und das Camp Nou. Es sei eine Perversion des Mottos Seient Jure, frei sein, das der Verein promoviert. Den angereisten Touristen die Eintrittskarten zu Preisen anzubieten, die für die lokalen Fans unerschwinglich sind, wird unvergessen bleiben. 30 anys de Ràdio Lliure a Barcelona. 30 anys, contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú, ni Mansland. Catalan Gate, erster Teil. Die sogenannte Spionageaffäre wegen der abgehörten Handys von 66 Separatistenführern Kataloniens durch den spanischen Geheimdienst schlägt hohe Wellen im Independentismo, um den es die letzte Zeit, abgesehen von der Russland-Affäre, sehr still geworden war. Nun sind sie endlich wieder im Empörungsmodus, laut und natürlich auch mit guten Argumenten. Pegasus heißt die Software der israelischen Firma NSO Group. Sie wird in die Mobiltelefone eingeschleust und überwacht so jede Regung der ausspionierten Person. Sogar die Mikros und die Kameras können von außen eingeschaltet werden. Das sind eigentlich Dinge und Vorgänge, die seit Jahren bekannt sind. Es hat in anderen Ländern schon die Pegasus-Affäre gegeben. Dabei rausgekommen ist natürlich wie überall nichts. Alle Mobiltelefone werden ständig überwacht und alle werden ständig ausspioniert. Wer so dumm ist und konspirative, strafrechtsrelevante Handlungen über Handy berät, kommentiert oder verbreitet, der sollte sich nicht wundern. Die Mafia und die kriminellen Banden in aller Welt wissen das seit Jahren und kommunizieren längst über Darknet, Krypto-Handys oder handgeschriebene Zettel. Jawohl. Jedenfalls ist das Geschrei jetzt groß. Untersuchungskommission des Parlaments, Rücktritte, Konsequenzen werden von den Spionageopfern gefordert. Barcelona, die Kloaken der Stadt. Ein Kollaps im Abwassersystem, den Kloaken unter der Stadt Barcelonas, wird von Experten befürchtet. Mehrere Kloakenstrecken, die privat sind, wurden seit Jahrzehnten nicht mehr gereinigt. Sollte nicht schnell etwas geschehen, dann könnten die Folgen für die Öffentlichkeit und die öffentliche Gesundheit teuer werden. Laut AMB, Área Metropolitana Barcelona, existieren 3000 Kilometer Abwässerkanäle bzw. Kloaken unter unseren Füßen, unter der Stadt, wo täglich 900.000 Kubikmeter Abwässer durchlaufen. Dieses Netz ist eigentlich fähig, mittels der Klärwerke und Abwässeraufbereitungsanlagen mit diesem Volumen fertig zu werden. Aber mit den nicht biologisch abbaufähigen Substanzen, Stoffen und Abfällen, die immer mehr Bürger und Touristen in die Klos werfen, nicht. Entgegen geläufiger Ansichten sind die Abwässerkanäle vor den Häusern auf den Straßen nicht Besitz des Rathauses, sondern die Hausverwaltungen bzw. die Hauseigentümer sind für Reinigung und Instandhaltung der Kloaken zuständig. Theo Ballesteres, Servicedirektor der Firma Multiserveis Joanet SL, erklärt, man solle alle 4 Monate die Kloakenabschnitte inspizieren und reinigen lassen. 20 Minuten Aufenthalt da unten ist wie 8 Stunden in einem verseuchten Raum, denn es gibt große Anteile an Methangas in der Luft. 2/3 aller Speiseölreste landen laut Stiftung Biodiversidad in den öffentlichen Abwässerkanälen, obwohl es Pflicht ist, sie zur Recyclingstation zu bringen. Dann entsteht eine üble Mischung, nämlich die Mischung aus Waschmittelrückständen, Fetten und Ölen in Verbindung mit Klopapierfasern und anderem Material. Das bildet hier und da gewaltige Klumpen, die im Kloakennetz zu ernsthaften Störungen führen. Bleiben wir beim Spähangriff auf die Separatisten in Katalonien, das sogenannte Catalan Gate. Mehr als 60 katalanische Separatisten sind nach Angaben der Cyber-Rechtsorganisation Citizen Lab mit der israelischen Spähsoftware Pegasus abgehört worden. Das hatten wir gerade gesagt. Die Liste der Ausgespähten liest sich wie ein Husshu des katalanischen Separatismus. Betroffen sind 3 ehemalige katalanische Regionalpräsidenten, die Anführer der großen zivilgesellschaftlichen Separatistenorganisationen, die Anwälte mehrerer angeklagter Politiker und die Ehefrau von Carles Puigdemont. Auch das Handy des aktuellen katalanischen Regionalpräsidenten Pere Aragonès wurde mit Pegasus ausgespäht. Die SMS-Nachrichten, mit deren Hilfe sein Handy infiziert wurde, seien auf ihn zugeschnitten gewesen, sagte Aragonès dem Spiegel. Eine der Schlagzeilen, die er bekam, habe Neuigkeiten über die Strategie seines Widersachers Puigdemont versprochen. Auf Aragonès' Handy hätten sich zudem private Fotos befunden, sowie eine App, mit der er die Kamera im Kinderzimmer seiner Tochter gesteuert habe. Die Katalanen vermuten den spanischen Geheimdienst CNI hinter der Attacke. Belege gibt es nicht, allerdings spricht einiges dafür. Der CNI hat die Software laut El País schon vor Jahren erworben. Wie eigentlich fast alle Geheimdienste. Der Geheimdienst darf mit richterlicher Genehmigung auch in Spanien Telefone überwachen, etwa um Gefahren für die territoriale Integrität des Landes abzuwehren. Gut möglich, dass die katalanische Unabhängigkeitsbewegung als eine solche Gefahr eingestuft wurde. Spaniens Regierung teilte mit, sie habe mit der Operation nichts zu tun. Der Abhörskandal hat bereits politische Folgen. Aragonés-Linksrepublikaner stützen die Minderheitsregierung von Pedro Sánchez im Parlament. Jetzt drohen sie, Sánchez die Unterstützung zu entziehen, falls er den Spähangriff nicht unabhängig untersuchen lässt. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Zu dem Thema gibt es auch eine aktuelle Umfrage, durchgeführt vom Radiosender Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico. Die Frage lautete: Wird das Catalan-Gate die Unabhängigkeitsparteien wieder zusammenbringen? No, nein, meinen 89%. Sie, ja, 11%. Seit Jahren sind die Parteien, die für den Separatismus eintreten, untereinander verzankt und gespalten. Thema Touristenansturm auf die Fun City. Überlaufen, belegt, massenhaft präsent. Die Touristen sind zurück. Und so gut wie nichts hat sich verändert, beziehungsweise, man muss das leider sagen, verbessert. Die klassischen Beschwerden und Klagen der Anwohner in den Tourismusvierteln sind die gleichen wie vor der Pandemie. Lärm, Schmutz, nächtliche Ruhestörung, Massifizierung, Handtaschenraub, Diebstähle, überhöhte Preise. Ökonomische Alternativen zur Monokulturtourismus gibt es nicht, wurden in den 2 Jahren Pandemie nicht geschaffen. Jordi Rabassa von Barcelona Comú erklärt: Wir, die wir über Ostern in der Stadt geblieben sind, hatten erneut unter der Massifizierung unserer Straßen und Stadtviertel zu leiden. Niemand von den Einheimischen hat etwas von dieser Monokultur, weder die Anwohner noch die lokale Ökonomie. Hingegen hochzufrieden zeigen sich die Hotel- und Gaststättenverbände. Rabassa erklärt dazu: Die Ciudad Bella ist ein Wohnviertel für Anwohner und kein Schaufensterviertel für Touristen aus aller Welt. Tanzclubkultur Barcelona. Die traditionsreiche Tanzhalle La Paloma wird am 30. April mit einem Swingfest ihre Wiedereröffnung feiern. 15 Jahre war das schon legendäre Tanzlokal in der Calle del Tigre geschlossen gewesen. Feuerpolizeiliche und technische Auflagen hatten die Besitzer 2007 gezwungen, die Tore dicht zu machen. Mercè March und ihr Sohn Pau Solé haben durchgehalten und all die Jahre an dem Projekt La Paloma festgehalten. Der Festsaal La Paloma ist der älteste noch existierende Europas. Er wurde 1903 eingeweiht. Nun ist alles schalldicht und mit Notausgängen versehen. Also am 30. April zum Swing in die La Paloma gehen. Merci-Feste 2023. Alle Parteien im Stadtrat waren sich vergangene Woche einig, dass es zwischen Barcelona und Kiew eine Städtepartnerschaft geben soll und die Stadt als Gaststadt bei den Merci-Festen im September 2023 vertreten sein wird. Vitali Klitschko, seines Zeichens Bürgermeister Kiews, hat sich mit dem Kulturbeauftragten Montvisky und dem Teniente de Alcalde von Barcelona, Jordi Martí, bereits über das Programm verständigt. Natürlich ist dies auch eine Freundschaftsgeste an das Land Ukraine, das im Moment unter der russischen Invasion zu leiden hat. Covid-Millionengrab. Wie die Tageszeitung El Periódico de Catalunya am Montag meldet, haben während der Pandemie 34 Altersheime 7,8 Millionen Euro für Covid-Plätze erhalten, die niemals genutzt worden waren. Zwischen April 2020 und September 2021 hat die katalanische Landesregierung über ihre Conselleria de Drets Socials den 34 Seniorenheimen insgesamt 7,8 Millionen Euro zukommen lassen. Davon sollten alte Menschen profitieren. Alte Menschen, die am Covid erkrankt waren, sollten dort untergebracht werden. 80% der angegebenen Betten waren jedoch leer geblieben. Frage: Was ist mit dem Geld geschehen? Die Zeitung bringt nun eine lange Liste mit Orten, Namen und erhaltenen Geldsummen. Von den 141.641 für Covid-Patienten reservierten Betten, die mit 10,6 Millionen Euro insgesamt aus öffentlichen Geldern finanziert wurden, waren lediglich 26.625, also 18,8% belegt worden. Die Altersheime sind übrigens hier in Katalonien zum größten Teil privatisiert. Die Verantwortlichen in der Generalitat rechtfertigen die Verschwendung damit, dass diese Betten eine Art Notreserve und Pufferzone gewesen seien. Thema Flüchtlingshilfe und Solidarität in Barcelona. Das Comitè Català d'Ajuda al Refugiat, CCAR, Flüchtlingshilfskomitee, organisierte am Sonntag, dem 24. April, im Gebäude des ehemaligen Modello-Gefängnisses ein Solidaritätsfest zum Sammeln von Spendengeldern für ukrainische Flüchtlinge. Mit dem Geld soll ein Lokal zur Flüchtlingsaufnahme im Stadtviertel San Martí finanziert werden. Mehr als 200 Personen nahmen an dem Fest teil. Dort gab es Gastronomie und Live-Musik. Espai Refugi, Fluchtort oder Fluchtraum, heißt das Projekt. Dort werden Flüchtlinge juristische, psychologische und Arbeitsvermittlungshilfe bekommen. Auch Sprachkurse für Spanisch und Katalanisch werden dort vermittelt. Der Direktor von CCAR, Jorge Jarillo, erinnerte daran, dass bereits über 20.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Katalonien Zuflucht gefunden haben. Man wolle mit dem Projekt eine konstante und langfristige Hilfe leisten. San Jordi, Tag der Bücher und Rosen. Wolkenbrüche, Hagelschauern, Sturmböen und dazwischen auch immer wieder Sonnenschein. Das war die Lage am diesjährigen 23. April, dem vergangenen Samstag, dem traditionellen San Jordi-Tag in Barcelona, wo man Bücher und Rosen schenkt und nun, nach 2 Jahren Pandemie, zum ersten Mal wieder massenhaft Leute in den Straßen zu den Büchertischen der Verlage und Buchhandlungen strömten. Doch leider gab es ungewöhnlich viel und heftige Regenschauern. Mehrere Bücherstände wurden von Hagelschauern leider hinfortgerissen. Einige Menschen wurden dabei verletzt. Zum Glück nicht sehr schwer, aber hunderte Bücher durchnässt. Der Buchhändlerverein berät nun mit dem Rathaus zusammen, welche Hilfen und Entschädigungen man den Geschädigten zukommen lassen kann. Denn die Versicherungsgesellschaften weigern sich zum Teil, die Schäden zu ersetzen. Der Präsident des katalanischen Verlegerverbandes, Gremi d'Editors, Patrici Ticis, erklärte im Fernsehsender TV3, dass man ohne die Wolkenbrüche und die Hagelschäden vom erfolgreichsten San Jordi-Tag der Geschichte hätte sprechen können. Die Verkaufszahlen vom Vor-Pandemie-Jahr 2019 wurden spektakulär übertroffen. Hola, estáis escuchando Niemandsland. Contrabanda FM 91.4. Bleiben wir noch einmal beim Thema Catalan Gate. Da gibt es noch eine Umfrage, wiederum durchgeführt von der Cadena Ser und El Periódico. Ein sehr aktuelles Meinungsbild. Sollte die spanische Regierung das Catalan Gate, das heißt die Spionageaffäre gegen die Separatistenführer, untersuchen? Sie ja, meinen 66%. Eine Minderheit von 34% meint nein, no. Barcelona, Amsterdamisierung der Stadt, La Amsterdamisation, so wird das jetzt genannt. Gemeint ist der in den letzten Jahren sprunghaft gestiegene Fahrradgebrauch und Fahrradverkehr in der Stadt. Dies zeigt sich sowohl auf den ersten Blick, wenn man die große Zahl an Radfahrern und Radfahrerinnen betrachtet, die durch die Stadt brausen, Und die Amsterdamisierung drückt sich natürlich auch in Zahlen aus. 1,571 Millionen verkaufte Fahrräder im Jahr 2021 sind zu vermelden. 41% mehr als 2015. Von diesen 1,57 Millionen wurden wiederum 45% in Katalonien gekauft. Und bleiben wir noch einmal beim Catalan-Gate. Der Präsident der katalanischen Landesregierung und Independentista, Pere Aragonès, erklärte am Donnerstag, dass seine Partei aus Protest alle offiziellen Beziehungen mit der spanischen Zentralregierung auf Eis lege, weil er und seine Separatistenkollegen mutmaßlich ausspioniert wurden. Auch werde er der Regierung die Unterstützung entziehen. Und natürlich, man will den Fall vor das Europaparlament bringen und fordert natürlich eine Untersuchungskommission. Die Regierung hingegen weist alle Spionagevorwürfe von sich. Das CNI, Centro Nacional de Inteligencia, der spanische Geheimdienst, arbeite streng im Rahmen der gültigen Gesetze, so Verteidigungsministerin Margarita Robles in einer Parlamentsdebatte vom Dienstag, dem 26. April. Und die letzte Meldung in diesem Barcelona-Nachrichtenblock, eine Nachricht zum Thema Monarchie und Alltag. Umfrage zum Thema Monarchie. Wird die Offenlegung der Vermögensverhältnisse des Königs das Image der spanischen Krone verbessern? No, nein, meinen 65%. Ja, sie 35%. Und das Wetter heute in Barcelona, es ist relativ frühlingshaft warm. Die Temperaturen liegen bei ungefähr 20 Grad. Wir haben hier einen leicht angewölkten Himmel, aber trotzdem sehr viel Sonnenschein. Das war's. Und kommen wir zum Schluss zu unserer Kino-Ecke. Heute wird Bammel unsere Kinosektion einmal im Alleingang gestalten. Bambule auf der Leinwand. Mal sehen, was Bammel uns so kinomäßig anzubieten hat. Hallo Bammel, wie geht's? Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Niemandsland. Nach kurzer Sendepause von mir ein erneuter Beitrag zum Thema Kino in Barcelona. Bambule auf der Leinwand, nämlich meine kleine Sektion hier im Radio Niemandsland. Danke, Deli, dass du mir ein bisschen Sendezeit zur Verfügung gestellt hast. Und danke an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr mir euer Ohr leiht. Ich habe für den Wonnemonat Mai erstmal mir überlegt, dass es mal wieder allerhöchste Zeit wäre, in die Filmotheca zu gehen und einen genaueren Blick auf deren Programm zu werfen. Die haben ja immer noch diese Reihe Los Millors Films del Año, also die schönsten oder besten Filme des Jahres. Da rate ich euch dringend, einen Blick zu werfen. Spannende Sachen dabei. Dann gibt es eine afrikanische Filmwoche im Monat Mai hier in Barcelona, und zwar in der Filmoteca de Catalunya. Die finde ich auch spannend. Und dann gibt es eine Reihe, die heißt Lux Premi Cinematographique del Public Europeo. Keine Ahnung, was es genau ist, aber in dieser Reihe wurden drei Filme ausgewählt, von denen ich einen vor kurzem hier in Barcelona gesehen habe und von dem ich finde, dass er viel zu kurz auf der großen Leinwand zu sehen war. Der Film heißt Große Freiheit und ist von Sebastian Meise. Dazu komme ich gleich. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Filmoteca de Catalunya, das kennen wir alle. Die Filmoteca ist seit ein paar Jahren an einem neuen Standort im Raval, Plaza de Salvador Seguí. Uno ist die Adresse und im Netz findet man die Filmoteca unter www.filmoteca.cat. Inzwischen müsste es auch wieder gedruckte Flyer geben. Ich glaube, sie haben inzwischen wieder ein gedrucktes Programm. Ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, dass ich seit Weihnachten nicht mehr dort war. Und da merkt man wieder mal, wie die Zeit rennt. Der Wonne Monat Mai ist knallvoll mit tollen Filmen. Ich bin auch eh nicht mehr so auf Papier, obwohl ich es eigentlich bei der Filmoteca immer toll finde, dass sie dieses schöne kleine Heftchen haben. Der Eintritt kostet normalerweise 4 €. Für die Filme, die in der Reihe Premi Lux laufen, ist der Eintritt frei. Und da komme ich jetzt mal zu meinem Film Große Freiheit, den ich euch heute ein bisschen genauer ans Herz legen möchte. Der Film ist zu sehen am 12. Mai um 20 Uhr. Der Eintritt ist, wie gesagt, frei. Der Film Große Freiheit ist super spannend, weil Im Prinzip, vielleicht ganz kurz ein bisschen Wiki. Der Film ist von 2021, gedreht 2020. Österreich ist das Produktionsland in deutscher Sprache. Wir haben ja hier eine Kinosendung in Barcelona oder eine Radiosendung in Barcelona für Menschen, die der deutschen Sprache mächtig sind, nicht für ausschließlich Deutsche. Und der Film ist eine Koproduktion Deutschland-Österreich 2021, 117 Minuten lang. Sebastian Meiser heißt der Regisseur und die beiden ganz hervorragenden Hauptdarsteller sind Franz Rogowski und Georg Friedrich. Worum geht's? Der Film spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht um einen jungen Mann, der während des sogenannten Schwulenparagraphen, dem Paragraph 175, den es viel zu viele Jahrzehnte in Deutschland gab, nachdem die gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern und Frauen verboten war. Es geht eben um das Jahr 1945, um einen jungen Mann. Ich meine, Hans Hoffmann ist der Charakter, genau, der für 24 Monate ins Gefängnis muss, weil er beim Onanieren auf dem Männerklo erwischt wurde. Ein unglaublicher Umstand im Jahr 1945. Und er hatte bereits unter den Nazis im Konzentrationslager gesessen und wird dann in eine Einzelzelle geschmissen und muss dort dann in den 50er Jahren wieder einsitzen. Und da entwickelt sich zu einem anderen Mitgefangenen, der keinen Hehl daraus macht, dass er große Abscheu für die Neigung von Hans empfindet und er ihn sozusagen als Schwulen erstmal da ziemlich übelst beleidigt sich überhaupt nicht davor scheut, bei dem ganzen Bashing, was sie da in dem Knast betreiben, gegen den Hans Hoffmann ordentlich mitzumachen. Dann macht der Film einen Zeitsprung von 20 Jahren in das Jahr 1968 und dann wird es richtig spannend, weil der Hans sozusagen beschließt, seinen ehemaligen Zellengenossen zu helfen. Denn zwischen den beiden hat sich im Laufe der Jahre eine hochsensible Freundschaft, vielleicht sogar etwas wie erotische Liebe, das wird in dem Film ein bisschen offen gelassen, entwickelt. Und es ist wirklich erstaunlich, mit was für einer Sensibilität dieser Film dramaturgisch aufgebaut ist. Und ich muss sagen, der Regisseur und Drehbuchautor Sebastian Meiser hat da ein großes Werk abgeliefert. Der Film wurde 2021 in Cannes auf dem Filmfestival uraufgeführt und dort auch mit dem Jurypreis belohnt. In Deutschland hatte er Premiere in meiner Heimatstadt in Hamburg und zwar beim Filmfestival Hamburg 2021 im September. Und seit November lief der dann auch offiziell in den deutschen Kinos und ganz kurz, viel zu kurz, hier in Spanien im Kino. Und ich finde, ihr solltet die Gelegenheit nutzen, euch den Film am 12. Mai nochmal anzuschauen. Wie gesagt, Große Freiheit ist der Titel. Eine sehr geschätzte, von mir sehr geschätzte Journalistin und Filmkritikerin, Katja Nikodemus ist ihr Name. Sie schreibt unter anderem für die Zeit, macht aber auch Radiobeiträge und ich halte sie für eine hochtalentierte Filmkritikerin. Und die schrieb über diesen Film: Franz Rogowski verströme in der Rolle des Hans den Stolz eines Menschen, der sich die Liebe nicht verbieten lässt. Dabei bildeten Szenen, in denen Hans zur Strafe für sein sogenanntes Fehlverhalten in eine lichtlose Einzelzelle gesperrt wird, eine Art Scharnier der Jahre und Jahrzehnte. Was ihn und Viktor verbindet, so als ihm dieser durch die Klappe Zigaretten und Streichhölzer in die Dunkelheit wirft, könnte man Freundschaft, Zuneigung, Liebe oder Erotik nennen. Oder aber man vergisst die Beziehung und schaut sich diesen beeindruckenden Film und seine großartigen Schauspieler einfach an. Wie gesagt, die Zeit, Katja Nikodemus schrieb das, ist nicht meine Meinung, ist auch meine Meinung, aber ich habe das nicht geschrieben. 12. Mai, Filmoteca de Catalunya, 20 Uhr, Eintritt frei, der Film heißt Große Freiheit, reingehen. Ciao, ciao, vielen Dank für euer Ohr. Vielen Dank, Bammel, ich verabschiede mich von dir und von allen Hörerinnen und Hörern des heutigen Niemandslandes. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und bleiben Sie solidarisch. Niemandsland, 91.4 FM, auf Kontrabanda. im Netz unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, adeo, agur, bis in 14 Tagen.